Im Zusammenhang mit der jüngsten Beratung der USA und Südkoreas über die Erwart der Abschreckungsstrategie gegen die TVIAK beantwortete ein Sprecher des TVIAK-Außenministeriums am 27. Dezember die Frage eines Reporters der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur. Der Sprecher sagte wie folgt: In jüngster Zeit fand in Washington eine Sitzung der USA-Südkorea-Gruppe für die Beratung über die Erwart der Abschreckungsstrategie statt. Die USA und Südkorea, die sich im Oktober auf die Bildung dieser Gruppe geeinigt hatten, hielten diesmal deren erste Sitzung ab. Das ist eine schwere Provokation, die die Lage der koreanischen Halbinsel weiter verschlechtert und die Atomkriegsgefahr vergrößert. Auf diesmalige Sitzung überprüften die USA unter dem Vorwand der Drohung von Nordkorea den Plan für die kreisläufige Stationierung von ihren strategischen Vermögen in Südkorea. Das ist ein extrem gefährlicher Versuch dazu, ihre bisherige nukleare Drohung und Erpressung gegen die TVIAK zur regelmäßigen Sache zu machen und einen militärischen Druck auf diese auszuüben. Die USA bemühen sich zurzeit darum, die südkoreanischen Marionetten, die sich in der schlimmsten politischen Krise befinden, fest unter ihre Kontrolle zu bringen und sie militärisch weiter zu unterjochen. Und andererseits durch die Bildung des dreiseitigen Militärbündnisses von den USA, Japan und Südkorea und der NATO vom asiatischen Typ ihre Konkurrenten zurückzuhalten, ihre militärische Überlegenheit im asiatisch-pazifischen Raum zu sichern und dadurch ihre Ambitionen auf Vorherrschaft zu verwirklichen. In letzter Zeit bestanden die südkoreanischen Beamten mit Unterstützung der USA auf dem Bau des Atom-U-Boots. Das ist ein deutlicher Ausdruck ihrer dunklen Absicht dazu, als Stoßtrupp und Diener der aggressiven Strategie der USA für die Herrschaft über Asien und Pazifik zu wirken. Die USA und Südkorea bezeichnen die Verstärkung der nuklearen Abschreckungskraft der TVIAK als Drohung. Doch sie schleppen enorme strategische Vermögen ein, bedrohen die TVIAK mit Atomwaffen und machen die Lage der Region unsicher. Sie können ihren verbrecherischen Charakter keinesfalls verbergen. Die heutige Situation zeugt eindeutig davon, dass der Entschluss und der Kurs der TVIAK die Atomkriegsgefahr, die die USA heraufbeschwören, gestützt auf die starke nukleare Abschreckungskraft ein für allemal zu beseitigen und den Frieden der Region und der Welt zu verteidigen, völlig gerecht und richtig waren. Solange die USA eine feindselige Politik gegen die TVIAK verfolgen und sie mit Atomwaffen bedrohen, werden die Koreaner auch künftig an der Idee und dem Kurs der Partei der Arbeit Koreas auf die parallele Entwicklung der Wirtschaft und der Atomstreitkräfte unbeirrt festhalten und ihre Atomstreitkräfte für Selbstverteidigung qualitativ und quantitativ weiter verstärken.